1. Die sind die Volker, die Gott im Land lease, die Israeliten auf die Probe zu stellen, die früheren Eroberungskrieg in Canaan nicht miterlebt hatten. 2. Dies Gesche vor allem, damit die nachfolgenden Generationen der Israeliten die Kriegführung erlernten, die Bische keine Erfahrung im IT Kampfen hatten. 3. Zu diesen Volken gehorten die Fünfersten der Philister, Alkananiter, die Sidonier soe die Hueter, die im Libanon Geburge bis nach Hamath siedelten. 4. Sie dienten als Prüfung für Israel, festzustellen, ob das Volk den Geboten Gottes gehorchen wird, die ihren Vorfahren durch Mose gegeben hat. 5. Infolgedessen lebten die Israeliten inmitten der Kananiter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hueter und Jebusiter. 6. Sie gingen ihen mit deren Tochtern ein, verheirateten ihr eigenen Tochtern deren Son und begannen schließlich, deren Gotter zu wehren. 7. Die Israeliten handelten gegen den Willen Gottes, indem sie in Vergessen und stattdessen den Balen und den Asheren dienten. 8. Aufgrund seines Zorns gab Gott sie in die Gewalt von Kusan Risketime, dem König von Mesopotamien, dem sie ak jar lang unterwerfen wehren. 9. Als die Israeliten jedoch zu Gottem Hilfschrien, Santa ihnen Othniel, den Sohn des Kinners und jüngeren Bruder Calebs, der sie als Retter befreit. 10. Der Geist Gottes kam über ihn, so dass Israel anführt und den König von Aram im Kampf besiegt, woraufhin die Oberhand über ihn gewann. 11. Danach genoss das Land wirzig jahr lang Frieden, bis Othniel, der Sohn des Kinners, schließlich verstarb. 12. Die Israeliten jedoch ernüt taten, was Gott missfiel, verlio eglen, dem König von Moab, die Markt über sie. 13. Eglen verben dit sich mit den Ammoniten und Amalekiten, besiegt Israel in einer Schlacht und nahm die Parmenstadt Jericho ein. 14. In der Folgezeit waren die Israeliten dem Moabitischen König Eglen axin jar lang tribeupflichtig. 15. Als sie ernutem Hilf riefen, erweckt Gott aid, einen linkschandigen Benjaminiter, durch den die Israeliten dem König Eglen den Tribe at San 10. 16. Aid fertig sich eins weischneidiges Schwert von etwa einer Span langeren und verbarges unter seinem gewonden der rechten Seat. 17. A überreichte den Tribe at an Eglen, den König von Moab, der als ein sehr korpulenter Mann beschrieben wird. 18. Nachdem die feilisch übergabe der Gaben abgeschlossen war, verabschiedet a die Manner, die den Tribe at Getrigen hatten. 19. Selbst Kurti jedoch bei den Gottesbildern nahe Gilgal und behauptet gegenüber dem König, ein vertraulich Botschaft für ihn zu haben. 20. Als a das cool Obergemark betrat, in dem der König all ein Sass, erklart ein Werk Gott zu überbringen, woraufhin Eglen von seinem Sitz aufstand. 21. In diesem Moment griff aid mit seiner linken Hand nach dem Schwert und seiner rechten Seat und stieß es dem König in den Leib. 22. Der Stoss war so gewaltig, dass sogar der Griff im Körper verschwand und das Fett die Klinge umschloss, die das Schwert nicht herausog. 23. Anschließend verließ den Raum durch die Halle, schloss die Türen des Obergemarks hinter sich ab und verriegelte sie sorgfältig. 24. Kurz nach seinem Aufbruch kamen die Diener des Königs, die jedoch wegen der verriegelten Türen vermuteten, wird sich in der coolen Kammer ausruhen. 25. Nachdem sie ein Jerome Sieg gewartet hatten und die Türen verschlossen blieben, offnieten sie dies mit einem Schlüssel und fanden ihren Herrn totem Boden. 26. Waren die Diener noch so geten, war aid bereits entkommen, passiert die Gottesbilder und rettet sich in die Region sehr. 27. Nach seiner Ankunft im Gebirge Ephraim bliese das Horn, woraufhin die Israeliten unter seiner Führung vom Gebirge herabstiegen. 28. Forderte sie auf, im zu folgen, da Gott die Moabiter in ihr Gewalt gegeben habe, daraufhin besetzten sie die Jordanfurten und ließen niemand den passieren. 29. In dieser Schlacht besiegten sie etwa 10.000 kampferprobte Moabiter, so dass keinem einzigen Feind die Flucht gelang. 30. So word Moab und Jenem Tag der Herrschaft Israels unterwerfen und das Land erlebte ein einzig jahrige Phase des Friedens. 31. Nach Aid Trat Samgar, der Sohn Anaths, auf der 600 Feiliste mit einem Achsenstecken totit und somit ebenfalls zur Rettung Israels beitrug.